Die Teilnehmer am 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas kamen am 22. Oktober in Pjöngjang, Hauptstadt der DVRK an. Choi Ryong-hae, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und die Funktionäre des ZK der Partei der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, nahmen sie auf dem Pjöngjanger Bahnhof in Empfang.